Der SPD-Politiker begründet das damit, dass die Menschen im Westen Deutschlands mit Migration groß geworden seien. Der Osten habe über Jahrzehnte nicht den umfangreichen Zuzug aus anderen Kulturen gekannt. Im Osten sei es offenkundig so, dass Migranten Angst und Fremdenfeindlichkeit auslösten, so der Vorsitzende der Innenministerkonferenz. Er stützt sich dabei auf die Materialsammlung der Länder zum NPD-Verbotsverfahren, die am Freitag dem Bundesverfassungsgericht übergeben worden ist. Darin würden 370 Ereignisse geschildert, die die NPD betreffen und sich überwiegend im ostdeutschen Raum abspielten, so Levens. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sagte im Südwestrundfunk, man müsse dem Problem ins Auge schauen, dass im Osten die Hälfte der rechten und rassistisch motivierten Straftaten stattfinde. Die momentane Diskussion sei jedoch nur bedingt hilfreich. Wichtig sei vielmehr, dass man als Demokraten gemeinsam gegen jeden fremdenfeindlichen Anschlag und jede Parole aufstehe, so die Grünen-Politikerin. Ebenfalls als nicht hilfreich bezeichnete SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im ZDF, angesprochen auf die Aussage seines Parteifreundes Levens, die Diskussion. Jeder Anschlag auf ein Flüchtlingswohnheim ist ein Anschlag zu viel, egal ob er im Westen oder im Osten passiert. Und wir sehen in Bad Salz-Hemmendorf, in meiner Heimat in Niedersachsen, auch dort gibt es rechtsextreme politische Kriminelle, die Brandsätze in Flüchtlingswohnheime werfen. Leider ist dieses Werk der rechtsextremen Szene überall in Deutschland vorzufinden und nicht nur im Osten. So Oppermann. Katja Kipping, Linken-Vorsitzende, sagte dem RBB, Fremdenfeindlichkeit sei ein gesamtdeutsches Phänomen. Dummheit und Rassismus hätten keine Adresse. Ähnlich äußerten sich bereits am Wochenende die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder. So sagte Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, dem Tagesspiegel, er könne keine Unterschiede in der grundsätzlichen Bereitschaft zu helfen zwischen Ost- und Westdeutschland erkennen. Was er aber erlebe, sei ein bundesweiter Zusammenschluss rechtsextremistischer Kräfte, die die Gesellschaft destabilisieren wollten. Die große Mehrheit der Ostdeutschen sei weltoffen und solidarisch. In der Welt am Sonntag äußerten sich die Ministerpräsidenten anderer ostdeutscher Bundesländer. So mahnte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, man solle sich hüten, vorschnell von einem ostdeutschen Phänomen zu sprechen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken sprach von einem gesamtdeutschen Problem. Im Moment würden Nacht für Nacht bundesweit Flüchtlingsunterkünfte brennen. Die Hotspots der braunen Gewalt lägen in alle Himmelsrichtungen verteilt. Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, SPD, sagte, er wehre sich dagegen, bei diesem Thema eine Ost-West-Debatte aufzumachen. Und von Seiten des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, CDU, hieß es, Fremdenfeindlichkeit sei nicht das Problem eines einzelnen Bundeslandes, sondern eine Herausforderung für das ganze Land und die Gesellschaft. Gleichzeitig sagte Tillich, zur Wahrheit gehöre, dass es in Sachsen eine nicht zu unterschätzende rechtsextreme Szene gäbe.